We bring you at this time, We Fight Back, another in the new series of the German-American Loyalty Hour programs. These programs come to you as a public service of this station. Wendet sich an alle deutschsprachigen Menschen in diesem Lande. Und ihr Untertitel, German-American Loyalty Hour, bedeutet, dass wir uns mit allen denen verbunden fühlen, die Amerika als ihre Heimat und ihr Heim empfinden, dass sie mit Herz und Hand zu verteidigen bereit sind. We fight back. Wir schlagen zurück gegen jene, die es versucht haben und weiter versuchen, Einfluss auf die Seele des Deutsch-Amerikanertums zu gewinnen und es für Ziele auszunutzen, die unserer freien Art zu leben fremd und feindlich sind. Freiheit ist das Thema unseres Liedes, das Archibald MacLea schrieb und Kurt Weill komponierte. Gesungen wird dieser Sang der freien Männer von John Geist von der Metropolitan Oper. Am Flügel Walter Josef. Geboren, wollen frei für immer sein, denn das haben wir geboren. Rede keiner uns hinein, jeder glaube, was ihm frommt, jeder sag, was gut ihm scheint. Niemand fragt, woher er kommt, wenn er es wirklich ehrlich meint. Keiner mache uns zum Knecht, weder Henker noch Schafott. Wer uns führt, der sei gerecht, denn wir dienen dann nur Gott. Darum stehen wir vereint mit der Waffe in der Hand, denn wir wissen, was es meint, unsere Freiheit, unser Land. Was ihr niemals glauben sollt, ist das Wort vom Feindesbund. Verrat in fremdem Dolch, Gerücht aus feigem Mund. Wir sind stolz auf unser Land. Lasst uns schwere Hand in Hand, dass es uns